kleines Kind zu sein. Wem würden wir das nicht von Herzen wünschen? Mit festem Halt, in Frieden und in Liebe aufzuwachsen, ohne Ängste, ohne Leid. Doch irgendwann werden wir erwachsen und müssen unsere eigenen Wege gehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und doch sind wir unser Leben lang begleitet von dem, was am Ende bleibt. Mit festen Mauern, die nichts erschüttern kann, erbauen wir mit Stolz uns ein Zuhause auf gutem Grund, in allerbester Lage, um zu leben ohne Not in Sicherheit. Doch Sicherheit, so wünschenswert sie sein mag, ist nicht der Sinn des Lebens dieser Welt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und doch sind wir unser Leben lang begleitet von dem, was am Ende bleibt. Wer auf der Stelle stehen bleibt, vergisst, dass wir hier leben, um Neues zu entdecken und miteinander zu teilen. Und was am Ende bleibt, sind Dankbarkeit und Liebe. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und doch sind wir unser Leben lang begleitet von dem, was am Ende bleibt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Sind wir unser Leben lang begleitet von dem, was am Ende